nicht, ich will dich nicht hören. Ich will dich nicht wissen. Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen. Verworbene Wollust, ich kenne dich nicht. Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen. Verworbene Wollust, ich kenne dich nicht. Ich will nicht, ich mag nicht. Ich will dich nicht hören. Ich will dich nicht wissen. Ich will dich nicht hören. Ich will dich nicht wissen. Verworbene Wollust, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht.